2. Kellner. O empregado de mesa. Wählen. Escolher. Für mich. Para mim. Servieren oder bedienen. Servir. Bringen Sie mir. Traga-me. Bringen. Trazer. Danach. Depois. Ein Steak kann gut durchgebraten sein. Bem passado. Oder Englisch. Mal passado. Oder medium. Médio. Zum Trinken. Para beber. Kohlensäure. O gás. Rotwein. O vinho tinto. Hauswein. O vinho da casa. Vorziehen. Preferir. Weißwein. O vinho branco. Guten Appetit. Bom apetite. Gleichfalls. Igualmente. Rechnung. A conta. Globus, Seite 84. Trinkgeld. A gorjeta. 4. Alkohol. O álcool.